Angst. Sie merken zwar alles, Herr Dr. Wegener, aber Sie merken alles immer etwas zu spät. Zum Beispiel hätte Ihnen doch auffallen müssen, dass Frau Meister von Besuch zu Besuch aufgeregter wurde, immer ängstlicher. Ja, dass ihr innerer Zustand am Ende einer Panik glich. Aber Sie hielten das nur für nervös, vielleicht für hysterisch. Ich gebe zu, dass ich in gewisser Weise arglos bin. Aber sehen Sie, ich bin seit 20 Jahren Arzt und meine, dass mein Beruf auf einer Bereitschaft zum Helfen beruht. Und zum Helfen gehört, glaube ich, eine gewisse Arglosigkeit. Ja, aber trotzdem, Doktor, trotzdem. Mich trafen die Vorwürfe schwer, die mir Kriminalkommissar Müller machte. Schließlich fühlte ich mich mitschuldig am Tod eines Menschen. Oh nein, ich habe keine falsche Diagnose gestellt. Keine falsche Therapie verordnet. Ich erkannte bald, was Edith Meister fehlte. Sie war eine alte Patientin von mir. Solche leicht erregbaren Menschen wie Sie, solche labilen Asthenika, wie wir Ärzte sagen, brauchen uns oft. Es fehlt ihnen zwar meistens nichts Ernsthaftes, aber es fehlt ihnen immer irgendetwas. Edith Meister klagte damals über Magenschmerzen. Sie litt an Appetitlosigkeit, sie verlor an Gewicht und fühlte sich schwach. Ich stellte bald fest, dass sie tatsächlich an einer Magenschleimhautentzündung litt. Eine recht unangenehme, aber im Ganzen ungefährliche Krankheit. Ich verordnete das Übliche. Doch eine chronische Gastritis ist gar nicht leicht aus der Welt zu schaffen. Im Gegenteil, Ediths Befinden wurde in den nächsten Wochen eher etwas schlimmer als besser. Aber Grund zu einer ernsthaften Besorgnis lag trotzdem nicht vor. Edith war noch jung, etwas über 30, glaube ich. Und dann kam der Tag, an dem das Unfassbare geschah. Es war abends, kurz nach 11, ich lag schon im Bett, als das Telefon läutete. Dr. Wegener. Ja, hier Dr. Wegener. Wer ist da? Wie? Das ist doch nicht möglich. Das ist... Ja, ich komme sofort. Am Telefon war Ediths Mann. Er teilte mir mit, dass seine Frau gestorben sei. Nun, Herr Dr. Wegener, wie viel Veronal-Tabletten hat die Tote genommen? Ja, ich... 5, 10, 20. Ich weiß es nicht genau, Herr Kommissar. Ich meine, wie viele Tabletten muss man denn nehmen, damit es reicht? Die tödliche Dosis ist bei den einzelnen Menschen verschieden. Sie liegt etwa bei 10 Gramm. Das wären 20 Tabletten. Mhm. Sie haben die Vergiftung als Erster festgestellt. Der Ehemann der Toten teilte es mir mit. Ich bin der Hausarzt. Ja, gewiss, aber Sie waren doch der Erste, der den genauen Befund feststellte. Der Befund lag auf der Hand. Das leere Tablettenröhrchen fand ich ja noch auf dem Nachttisch. Hm. Wie lange dauert es, bis der Tod nach einer genügenden Überdosis Veronal eintritt? 24 bis 48 Stunden. Frau Edith muss die Tabletten spätestens gestern Abend genommen haben. Sie war allein zu Hause. Ihr Mann sagte mir, dass er erst heute Abend von einer dreitägigen Geschäftsreise zurückgekommen sei. Mhm. So konnte sie leider niemand bei ihrem Vorhaben stören. Mhm, mhm, ja, ja. Der Fall liegt ganz klar. Selbstmord. Nun fehlen uns nur die Motive. Aber die werden wohl bald ebenso klar sein. Vielleicht müssen wir uns im Lauf der Untersuchung noch einmal an Sie wenden, Herr Dr. Wegener. Immerhin waren Sie ja Ihr Arzt. Ich stehe Ihnen immer zur Verfügung. Danke sehr. Vielen Dank. Damit sollte man meinen, wäre der Fall für mich zu Ende gewesen. Edith Meister, die junge, schöne Frau des schon älteren, wohlhabenden Fabrikanten Kurt Meister, hatte sich mit Veronal das Leben genommen. Die Indizien für die Polizei waren klar. die leere Veronalrolle neben dem Bett, der Ehemann auf einer Reise und, was ich erst am anderen Morgen durch die Zeitung erfuhr, das Hausmädchen von Frau Edith kurz nach dem Reiseantritt des Gatten für eine Woche beurlaubt. Sie war also ganz allein gewesen. Dass ihr jemand die Tabletten gegen ihren Willen in das Wasser getan hatte, war den Umständen nach so gut wie ausgeschlossen. Mich selbst traf, wie ich damals glaubte, keine Schuld an dem Unglücksfall. Ich war erst nach dem Tode Ediths gerufen worden. Ich konnte nichts mehr retten. Aber ihr Tod ließ mich in Ratlosigkeit zurück. Weshalb hatte sie sich das Leben genommen? Warum? So klar die Tat ist, so unklar sind mir bis jetzt die Motive. Darum komme ich noch einmal zu Ihnen. Sie waren ja der behandelnde Arzt. Sie müssen doch etwas wissen. Ich weiß nichts, Herr Kommissar. Sie verstehen mich falsch, Herr Doktor. Es braucht ja nichts Direktes zu sein. Auch der geringste Hinweis kann wichtig sein. Woran haben Sie Frau Meister behandelt? Zuletzt und seit einem halben Jahr an einer chronischen Gastritis. Ist es gefährlich? Nein, nicht gefährlich, aber unangenehm. Behandeln Sie auch Ihren Mann? Ich bin Hausarzt, wie ich Ihnen schon sagte. Aber Herr Meister ist ein sehr gesunder Mensch. Er benötigt mich nur selten. So, so. Was halten Sie von ihm? Sie fragen sehr direkt. Muss ich die Frage beantworten? Nein. Ich dachte aber, Sie wollten mir helfen. Natürlich. Also, Herr Meister ist ein sehr tüchtiger und wohl auch sehr solider und ehrenhafter Geschäftsmann. Und wie war er als Ehemann? Soweit ich bemerken konnte, war die Ehe glücklich. Woran bemerkten Sie das? Also hören Sie, als Arzt habe ich schließlich einen gewissen Blick. So. Das Einzige, was ich bisher bemerkte, ist, dass Frau Edith Meister fast 20 Jahre jünger war als ihr Mann. Und deswegen, meinen Sie, muss die Ehe unglücklich gewesen sein? Ich glaube, das ist sehr oberflächlich gedacht, Herr Kommissar. Ich habe nur etwas festgestellt und nichts gedacht. Die Feststellung aber liegt für mich sehr nahe. In diesen 20 Jahren könnte ja immerhin ein Motiv liegen. Ich bin kein Kriminalist. Aber ist dieses Motiv der unglücklichen Ehe hier nicht zu naheliegend? Und ich mache mir die Dinge nicht gerne schwieriger, als sie sind. Aber wenn Sie als Hausarzt das Gefühl hatten, die Ehe war glücklich, ja, dann brauche ich mich wohl darum nicht mehr zu kümmern, was? Das müssen Sie selbst wissen. Frau Meister hat sich Ihnen gegenüber nie über Ihre Ehe ausgesprochen. Nein, sie hatte wohl auch keinen Grund dazu. Und Sie besaßen ihr Vertrauen? Als Arzt, ja. Und als Mensch? Ich hoffe auch als Mensch. Naja, Doktor. Also ich hoffe, dass wir die Motive bald finden und die Untersuchung abschließen können. Dieser Besuch des Kriminalkommissars Müller fand 2 Tage nach dem Tode Ediths statt. Am anderen Morgen während der Sprechstunde klopft es. Ja, was ist denn? Schwester Gisela, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Sie sollen während der Untersuchungen nicht stören. Aber Herr Doktor, im Wartezimmer ist ein Herr. Er will sofort zu Ihnen. Er lässt mir keine Ruhe, es wäre wichtig, sagt er. Er soll warten, bis er an der Reihe ist. Was fehlt ihm denn? Nichts. Nichts? Ja, hören Sie mal, Schwester Gisela, sind Sie denn... Sind Sie Dr. Wegner? Ja, und wer sind Sie? Entschuldigen Sie, mein Name ist Schenker, Horst Schenker. Ich muss Sie sofort sprechen. Sie müssen mir helfen. Ja. Also bleiben wir hier im Vorraum. Ich habe drin einen Patienten. Schwester Gisela, gehen Sie bitte so lange ins Wartezimmer. Jawohl, Herr Doktor. Horst Schenker war ein großer, schlanker junger Mann mit einem glatten Gesicht und nervösen Augen. Merkwürdigerweise war er mir vom ersten Augenblick an unsympathisch. Sie müssen mir helfen, Herr Doktor. Also worum handelt es sich? Um Edith. Edith? Sie meinen Frau Edith Meister? Und um mich. Ich verstehe Sie nicht. Oder vielmehr um Gerüchte, die in der Stadt kursieren und die besagen, ich hätte Edith in den Tod getrieben. Wer sind Sie eigentlich? Horst Schenker. Ich bin Kaufmann. Ich meine nicht Ihren Beruf. Ich meine, was hatten Sie mit meiner verstorbenen Patientin zu tun? Wie kommen Sie dazu, sie Edith zu nennen? Sind Sie mit ihr verwandt? Ich war mit ihr befreundet. Wie soll ich das verstehen? Ja. Sie war meine Geliebte. Sie haben eben von Gerüchten gesprochen. Was sind das für Gerüchte? Naja, die Leute behaupten, ich hätte Edith zum Selbstmord getrieben. Natürlich ist kein wahres Wort daran. Aber so sind eben die Kleinstädter. Und sie haben irgendwie erfahren, dass Edith mit mir befreundet war und meinen nun... Aber das ist doch alles Unsinn. Wenn es nicht stimmt, hören Sie nicht darauf. Ja, wenn es so einfach wäre. Aber ich bin Geschäftsmann. Mich kann diese Geschichte nicht nur meinen Ruf kosten, sondern dazu noch die ganze Kundschaft. Das ist das Schlimme. Es tut mir leid, aber ich sehe keine Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Oh doch. Sie als Ihr Arzt müssen doch den Grund wissen, warum sie es in Wirklichkeit tat. Und Sie müssen diesen Grund den Leuten sagen. Ich weiß ihn nicht. Sie wissen ihn nicht? Sie sehen doch, dass ich vieles von der Verstorbenen nicht wusste. Zum Beispiel wusste ich auch von Ihnen nichts. Das ist etwas anderes. Sie müssen aber doch wissen, warum sie sich das Leben nahm. Wissen Sie es denn? Sie sagte mir immer, sie sei sehr schwer krank. Sie sagte Ihnen, sie sei schwer krank? Ja. Aber sie war ja gar nicht schwer krank. Guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Kommen Sie doch bitte herein. Ist Herr Meister zu Hause? Ich weiß nicht, Herr Dr. Wegner. Sagen Sie nur, dass ich es bin. Gut, Herr Doktor. Mein lieber Dr. Wegner, ich hörte Ihre Stimme. Wie nett, dass Sie mich besuchen. Kommen Sie doch bitte. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz, lieber Doktor. Okay. Herr Meister, ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Es ist für mich... Edith, ich darf sie ja wohl so nennen, Edith stand mir durch unsere lange Bekanntschaft näher als andere Patienten. Ja, ich weiß, aber Sie konnten ihr nicht mehr helfen. Gar nicht mehr helfen? Lieber Herr Meister, sie war doch schon tot, als ich kam. Sie war schon tot, als Sie mich anriefen. Das wissen Sie doch genau. Sie haben mich falsch verstanden. Sie hätten ihr vorher helfen müssen. Soll das ein Vorwurf sein, Herr Meister? Glauben Sie, ich hätte mich ärztlich nicht genug um Sie bemüht? Ich bin natürlich kein Psychiater. Aber ich habe heute Morgen erfahren, dass Edith nicht in so glücklicher innerer Verfassung war, wie ich immer geglaubt habe. Was wollen Sie damit sagen? Heute Morgen war ein ziemlich aufgeregter junger Mann in meiner Sprechstunde. Ja? Er hieß Schenker. Er behauptete... Sprechen Sie ruhig weiter, Doktor. Ich weiß es ja. Was wissen Sie? Dass meine Frau mit Herrn Schenker befreundet war. Das meinen Sie doch. Ja. Und ich habe immer geglaubt... Denken Sie nicht, Doktor, dass es einfach für mich war. Aber schließlich war meine Frau 20 Jahre jünger als ich. Und ich musste damit rechnen, dass irgendwann mal... Und warum ließen Sie sich nicht scheiden? Weil ich Edith nicht verlieren wollte. Ich hoffte, sie würde es zurückfinden. Ich glaube, sie litt an der Einsamkeit, in die sie durch mich gekommen war. Ich war am liebsten nur mit ihr allein zu Hause. Und dadurch verlor sie wohl etwas den Kontakt mit der Außenwelt. Ich war deswegen genauso froh wie sie, als eine Jugendfreundin von ihr in unsere Stadt zog und sie regelmäßig besuchte. Eine Jugendfreundin? Ja, Frau Hilde Weiß. Vielleicht kennen Sie sie. Eine energische und kluge Frau. Ich mochte sie immer ganz gern. Ja, aber ich finde, ich habe genug gesagt. Es wäre mir lieber, Sie würden mir auf einige Fragen Antwort geben. Ja, bitte, fragen Sie. Sie ahnen nicht, was ich wissen will. Ich muss es wirklich erst fragen. Ja, Sie müssen fragen. Doktor, meine Frau war schwer krank. Was? Meine Frau war schwer krank und... Ja, warum stehen Sie denn auf? Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Meister. Dass Ihre Frau schwer krank war, hatten mir Herr Schenker heute Morgen auch schon erzählt. Und wenn mir noch ein Dutzend weitere Bekannte der Toten dasselbe versichern würden. Dies ist der einzige Punkt, in dem ich klar sehe. Ihre Frau war nicht schwer krank. Ihre Frau hatte zwar eine unangenehme, aber keineswegs gefährliche Krankheit, mit der sie bei richtiger Therapie 100 Jahre hätte alt werden können. Warum versuchen Sie, Motive für den Selbstmord zu finden, von denen Ihnen jeder medizinisch halbwegs gebildete Laie sagen kann, dass Sie lächerlich sind? Ist das alles, was Sie mir sagen können, Herr Dr. Wegner? Wollen Sie auch jetzt, nachdem Edith tot ist, noch schweigen? Ich denke, ich war deutlich genug. Ich verstehe Sie nicht. Und ich Sie auch nicht. Gute Nacht. Kurz nach diesem Kondolenzbesuch tat ich etwas, wozu eigentlich nur die Polizei befugt gewesen wäre. Die Auseinandersetzung mit Ediths Mann hatte mich erregt. Ich wollte den Dingen auf den Grund kommen. Und deshalb rief ich Hilde Weiß an, von der ich erfahren hatte, dass sie Ediths Freundin gewesen sei. Ich bat sie für den anderen Morgen in meine Sprechstunde. Herr Doktor. Was ist, Schwester Gisela? Eine Frau Hilde Weiß möchte Sie sprechen. Ach ja, bitte, führen Sie sie herein. Jawohl. Bitte sehr, gnädige Frau. Danke. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Was wünschen Sie von mir, Herr Dr. Wegner? Bitte, gnädige Frau, wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, danke schön. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind. Es handelt sich um Edith, nicht wahr? Sie haben recht. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang etwas fragen. Ist es nicht Sache der Polizei, hier zu fragen? Gewiss. Meine Fragen sind auch rein privater Natur. Und ich kann Sie nicht zwingen, mir eine Antwort zu geben. Ich möchte ganz offen sein. Ich war der langjährige Arzt der Verstorbenen. Ich glaubte, einiges von ihr zu wissen. Natürlich nicht alles. Aber doch so viel, dass dieser Selbstmord mich nicht so hätte überraschen dürfen. Meine Unwissenheit in diesem Fall bedrückt mich. Und nun haben Sie mich bestellt... Damit Sie mir helfen, ja. Sie waren Ediths Freundin. Wenn sie sich niemandem anvertraut hat... Dann muss sie sich mir anvertraut haben. Das wollten Sie doch sagen. Ja. Gestatten Sie mir eine Zwischenfrage, Herr Doktor. Glaubten Sie, Ediths Vertrauen zu besitzen? Ja, ich glaubte es. Ich glaubte es auch. Soll das heißen, dass auch Sie nichts über die Gründe wissen, die Edith zum Selbstmord getrieben haben? Genau das soll es heißen. Ich bin genauso überrascht wie Sie. Ich habe mit irgendjemandem muss sie sich doch ausgesprochen haben. Sie hatte ihren Mann, sie hatte einen Freund, sie hatte Sie. Und Sie? Ja, und mich. Eine Frage beantworten Sie mir bitte noch, gnädige Frau. Hat Frau Edith Ihnen gegenüber einmal von einer schweren Krankheit gesprochen? Sie sprach oft über Ihre Beschwerden. Ich spreche jetzt nicht von Beschwerden. Ich spreche von einer sehr ernsthaften, lebensbedrohenden Krankheit. Hat Frau Edith eine solche Krankheit Ihnen gegenüber erwähnt? Bitte erinnern Sie sich doch. Ihr fehlte ja stets etwas. Aber etwas Ernsthaftes, Lebensgefährliches? Ich glaube, nein. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie mich besucht haben. Oh, bitte. Hallo? Hallo? Ja, hier Polizeipräsidium. Herr Dr. Wegner. Ich möchte Kommissar Müller sprechen. Apparat 416, bitte. Ja, ganz recht, Kommissar Müller. Einen Augenblick, bitte, ich verbinde. Ja, ich warte. Hallo, hier Müller. Hier ist Wegner, Dr. Wegner. Guten Tag, Doktor. Sagen Sie, haben Sie den Fall klären können? Welchen Fall? Ach ja, ich weiß. Sie meinen den Selbstmord dieser Frau, wie hieß sie doch? Meister. Edith Meister. Sie scheinen sich nicht mehr sehr dafür zu interessieren. Aber lieber Herr Doktor, Selbstmord interessiert die Polizei im Grunde nur dann, wenn er nicht ganz klar ist. Wenn also auch Mord vorliegen kann. Hm. Deshalb kümmern wir uns bei einem Selbstmord ein bisschen um die Motive. Na, und hier haben wir die Motive ja jetzt gefunden. Welche Motive? Na, Eifersucht. Oder Eheschwierigkeiten. Oder beides. Liegt ja auf der Hand. Sie waren schlecht orientiert, Doktor. Erstaunlich schlecht orientiert. Sie sind also überzeugt, dass solche Schwierigkeiten der Grund für Frau Meisters Tod waren? Ganz recht. Ich bin davon nicht überzeugt. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, irgendetwas stimmt Gefühl. Nicht. Ich habe mit dem Ehemann gesprochen und auch mit dem Freund. Edith hat beiden gesagt, sie sei sehr krank. Ja, man redet so viel daher. Sie war aber doch nicht schwer krank, oder? Nein. Na, sehen Sie, nein, Dr. Wegner. Also machen wir uns keine unnötigen Schwierigkeiten, der Fall ist klar. Vielleicht nicht hundertprozentig, oh Gott, ein ungeklärter Rest bleibt immer. Naja, also vielleicht haben Sie recht. Na, jedenfalls vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben. Ja, wiederhören. Wiederhören, Dr. Wegner. Ja, lieber Herr Meister, ich begreife nicht, was Sie wollen. Sie begreifen immer noch nicht, was ich von Ihnen wissen will, Dr. Wegner. Dann will ich es Ihnen ganz genau sagen. Ja, wollen Sie sich nicht wenigstens setzen? Nein, ich stehe lieber. Bitte unterbrechen Sie mich doch jetzt nicht mehr. Also, heute, vor einer Woche, ist meine Frau an einer Überdosis Veronal gestorben. Nach Lage der Dinge kann sie die Tabletten nur selbst genommen haben. Die Polizei ist auch dieser Ansicht. Um den Fall abschließen zu können, wünscht sie nur noch, die Motive für den Selbstmord meiner Frau kennenzulernen. Was Sie sagen, ist mir bekannt. Ich zweifle nicht daran, Herr Dr. Wegner, dass Ihnen noch sehr viel mehr bekannt ist. Zum Beispiel, dass die Polizei glaubt, jetzt den vermeintlichen Grund für Ediths freiwilligen Tod gefunden zu haben. Nämlich angebliche Schwierigkeiten zwischen ihr und den beiden Männern, zu denen sie also Beziehungen hatte. Schwierigkeiten, die sie in solche Verzweiflung trieben. Ich habe davon gehört. Sehen Sie? Sie wissen auch das. Und nehmen Sie an, dass die Polizei recht hat. Ja, Herr Meister, ich kann mich nur schwer dazu entschließen, aber ich muss es ja wohl annehmen. Herr Dr. Wegner, ich bin jetzt ganz ruhig. Hören Sie in meiner Stimme, dass ich ruhig und beherrscht bin? Schön, gut. Also dann passen Sie bitte auf, was ich Ihnen jetzt sage. Ich war Ediths Mann. Ich habe Edith geliebt. Und Edith hat mich geliebt. Trotz allem, was vorgefallen ist. Es hat keine Eheschwierigkeiten gegeben, aus denen sie keinen Ausweg mehr gewusst hätte. Und dieser Herr Schenker, seinetwegen ist sie ganz bestimmt nicht in den Tod gegangen. Ich werde nicht dulden, dass die Untersuchung der Polizei mit diesem falschen Motiv, das man gefunden zu haben glaubt, endet. Herr Dr. Wegner, es ist jetzt der letzte Augenblick, indem Sie ihr mir völlig unverständliches Schweigen brechen, die Polizei anrufen und ihr den wahren Grund von Ediths Freitod mitteilen können. Ja, ich... Rufen Sie Kommissar Müller an. Sagen Sie ihm, was Sie noch nicht einmal Edith selbst gesagt haben, was Sie aber doch genau wussten. Wovon reden Sie eigentlich? Von der tödlichen Krankheit Ediths. Edith hatte Krebs. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wie kam Edith darauf zu erzählen, sie leide an Krebs? Gewiss hatte sie mich auch selbst einmal danach gefragt. Um sie zu beruhigen, durchleuchtete ich sie, obwohl ich längst wusste, dass es sich bei ihr nur um eine Gastritis handelte. Und natürlich war das Ergebnis negativ. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich ihr das mitteilte. Sie kam durch das Wartezimmer auf mich zu. Ich war müde. Sie war meine letzte Patientin an diesem Nachmittag. Lieber Dr. Wegner, es geht mir gar nicht gut. Mir ist wieder schlecht, den ganzen Nachmittag schon. Aber Edith, nun setzen Sie sich doch erst einmal hin. Es wird immer schlimmer. Ich weiß, Sie können nichts daran ändern. Sie tun, was Sie können. Diese Krankheit ist eben nicht aufzuhalten. Aber Edith, ich habe heute Ihr Röntgenbild gesehen. Das Ergebnis ist, wie ich erwartet habe, negativ. Sie haben keinen Krebs. Wenn Sie vorsichtiger wären und nicht so schwer essen würden, hätten Sie bestimmt bald keine Beschwerden mehr. Warum lachen Sie? Sie sind lieb zu mir, Dr. Wegner. Sie halten nicht viel von meiner Tapferkeit, nicht wahr? Vielleicht haben Sie recht. Edith, Sie dürfen sich nicht so gehen lassen. Nehmen Sie die Tabletten, die ich Ihnen verschrieben habe, und es wird Ihnen bald besser gehen. Ich habe Sie verstanden, Dr. Wegner. Es ist nicht so schwer, Sie richtig zu verstehen, wie Sie vielleicht denken. Ja, warum auch? Ich versuche mich ja klar und verständlich auszudrücken. Sehr klar, sehr verständlich. Sie hatte mir nicht geglaubt. Sie dachte, ich hätte ihr die Wahrheit verschwiegen. Was ich ja wohl auch getan hätte, wenn sie wirklich an Krebs erkrankt gewesen wäre. Aber warum war sie so fest davon überzeugt, sie sei unheilbar krank? Woher kam diese Überzeugung? Ich fand keine Antwort auf diese Frage. Am anderen Morgen rief mich Kommissar Müller an. Ich möge so schnell wie möglich ins Polizeipräsidium kommen. Also fangen wir noch einmal von vorne an, lieber Dr. Wegner. Und vor allem ruhig bleiben. Die Geschichte fing ja auch ganz ruhig an. Mit einer Toten. Das nennen Sie ruhig, Herr Müller? So gut. Also wenn mein Ausspruch Ihr Zartgefühl verletzt hat, sagen wir, die Geschichte fing klar an. Eine Frau ist an einer Überdosis Veronal gestorben. Den äußeren Umständen nach scheint Selbstmord so gut wie gewiss. Frage. Warum hat sie sich das Leben genommen? Erstes Motiv, Eheschwierigkeiten, aus denen sie schließlich keinen anderen Ausweg mehr sah. Wir wissen jetzt, dass es solche Schwierigkeiten nicht gab. Richtig, dieses Motiv fällt weg. Ein anderes Motiv. Die Behauptung, sie wäre krank gewesen. Ich meine, ernstlich krank. Nicht so schnell. Ich wollte sagen, ein anderes Motiv ist objektiv nicht vorhanden. Gestern Abend kommt nun der Ehemann der Toten aufgeregt zu mir und beschuldigt Sie, Dr. Wegner, dass Sie aus Gründen, die ihm unerklärlich seien, auch jetzt noch die Tatsache verschweigen, dass seine Frau unheilbar an Krebs erkrankt gewesen sei. Ich hoffe, Herr Kommissar, Sie glauben nicht an diesen Unsinn. Sie hatte eine Gastritis, weiter nichts. Ja, offen gestanden, lieber Herr Doktor, bei diesem Stand der Dinge würde mir Ihre Aussage allein nicht mehr genügen, wenn ich nicht den Obduktionsbefund hätte. Und in dem ist von Krebs allerdings nicht die Rede. Aber nun sagen Sie mal etwas anderes. Bestehen irgendwelche äußeren Ähnlichkeiten zwischen einer Gastritis und Magenkrebs? Allerdings. Die äußeren Symptome sind sogar zum Teil dieselben. Mhm. Bei beiden Krankheiten leidet der Patient an Appetitlosigkeit. Ja, das tut man doch bei fast allen Krankheiten. Oh nein. Aber mit der Appetitlosigkeit beginnt ja auch erst die Ähnlichkeit. Der Patient fühlt sich außerdem schwach, verliert an Gewicht. Später hat er Verdauungsstörungen. Bei beiden Krankheiten? Ja. Diese fatale Parallelität lässt sich noch fortsetzen bei beiden. Danke, das genügt fürs Erste. Jedenfalls, Krebs hatte sie nicht. Naja, aber sie kann es doch geglaubt haben. Sie kann sich doch umgebracht haben, weil sie sich für unheilbar krank hielt. Ja. Sie hatte kein Vertrauen zu mir. Sie hat nicht geglaubt, was ich ihr sagte. Seit wann wissen Sie das? Erst seit gestern Abend. Ich rief mir einen ihrer Besuche ins Gedächtnis zurück. Und da wusste ich es plötzlich. Mhm. Reichlich spät, werden Sie denken. Es ist ja auch nicht so, dass sie nie Vertrauen zu mir gehabt hätte. Im Gegenteil, sie war eigentlich ein sehr vertrauensseliger Mensch. Leicht beeinflussbar. Viel zu leicht. Mhm. In den meisten Dingen hatte sie keine eigene Meinung, sondern hörte auf andere. Nur in diesem einen entscheidenden Punkt, in der Diagnose ihrer Krankheit, muss sie mir nicht getraut haben. Und ausgerechnet diese schwache, leicht beeinflussbare Frau ohne eigene Meinung soll sich über ihre Krankheit gegen ihren langjährigen Arzt eine eigene Meinung gebildet haben? Ja. Es muss so gewesen sein. Nein, so muss es nicht gewesen sein. Viel wahrscheinlicher ist, dass es ihr auch in dieser Sache ging, wie es ihr im Leben meistens gegangen ist. Was wollen Sie damit sagen? Dass sie sich auch in dieser Sache von einer fremden Meinung überzeugen ließ. Sie wollen sagen, jemand habe ihr suggeriert, sie habe Krebs? Wem hat sie eigentlich erzählt, dass sie schwer krank sei? Ihrem Mann natürlich. Und wem noch? Ihrem Freund, Horst Schenker. Der kam ja deswegen zu mir. Das sind schon zwei. Mhm. Und dann hatte sie doch auch noch eine Freundin, eine gewisse... Hilde Weiß. Richtig. Und die wusste es natürlich auch. Nein. Die wusste es merkwürdigerweise nicht. Ah. Irgendjemand also hatte Edith eingeredet, sie habe Krebs. Aber wer? Der Kommissar hatte mich während der letzten Sätze unserer Unterhaltung lange und nachdenklich angesehen. Merkwürdig nachdenklich. Ich war ihr Arzt. Mir hätte sie glauben müssen. Tja, Sicher hatte Kommissar Müller auch mich im Verdacht. Aber warum hätte ich das tun sollen? Warum hätte das überhaupt jemand tun sollen? Warum, Herr Dr. Wegener, warum stecken Sie Ihre Nase in diese Angelegenheit? Das ist Sache der Polizei. Was geht das Sie an? Herr Schenker, ich habe Sie aufgesucht, weil ich Sie bitten möchte, mir zu helfen. Ach. Und als ich vor 2 Tagen bei Ihnen war, haben Sie mir da geholfen? Ja, ich... Sind Sie da zur Polizei gegangen und haben gesagt, hören Sie, Herr Kommissar, Edith hat sich das Leben genommen, nicht weil sie Schwierigkeiten mit ihrem Mann oder mit mir hatte, sondern weil sie an Krebs litt. Nein, das haben Sie nicht getan, Herr Dr. Wegener. Edith hatte keinen Krebs. Also bitte, Herr Dr. Wegener, heute sind Sie in meiner Wohnung. Und in meiner Wohnung verbitte ich mir Ihre geschmacklosen Witze. Edith hatte Krebs. Das wusste doch jeder. Wer ist jeder? Wer wusste es? Na, Herr Meister. Ich. Hilde. Wer ist Hilde? Ich meine Frau Weiß. Sie nennen Frau Weiß Hilde? Was hat das damit zu tun? Frau Weiß wusste es auch? Ja, natürlich. Weshalb sollte sie es denn nicht wissen? Ich wollte Klarheit. Deshalb hatte ich Herrn Schenker aufgesucht, gleich nach meinem Besuch bei Kommissar Müller. Schenker war mir unsympathisch gewesen vom ersten Augenblick an. Nun war er mir noch unsympathischer geworden. Aber im Übrigen war ich nicht viel klüger geworden. Erst am Abend, als Kommissar Müller mich zum 2. Mal zu sich bat, wurde mir einiges klarer. Ah, gut, dass Sie kommen, Dr. Wegener. Herr Meister ist bei mir. Er hat etwas sehr Wichtiges berichtet. Ich möchte gern, dass er es Ihnen noch einmal erzählt. Bitte, Herr Meister. Ja, guten Abend, Herr Dr. Wegener. Guten Abend. Also, da Kommissar Müller es wünscht, will ich meine Aussage wiederholen, obwohl ich nicht recht einsehe, was sie überhaupt mit der Untersuchung zu tun hat. Und bitte seien Sie doch so freundlich. Ja, also, es war also vor einem Jahr, im November. Ich kam aus dem Büro. Es war schon dämmerig. Vor unserem Haus sah ich Herrn Schenkers Wagen stoppen. Mhm. Schenker stieg aus und ging vielleicht 20 Meter vor mir durch die Haustür. Damals war gerade Frau Hilde Weiß in unserer Stadt aufgetaucht. Sie war eine alte Freundin meiner Frau. Das weiß ich. Die beiden Frauen hatten sich fast 15 Jahre nicht mehr gesehen. An diesem Nachmittag war Frau Weiß das 2. Mal in unserem Haus. Ich ging also hinter Schenker durch die Haustür, zog mir im Flur den Mantel aus und hörte Stimmen aus dem Salon. Horst? Horst, was tust du hier? Das müsste ich doch wohl dich fragen, Hilde. Ich bin in diese Stadt gezogen. Schließlich bin ich allein. Mein Mann ist gefallen im letzten Kriegsjahr. Übrigens, du weißt ja, es war eine Vernunftehe oder besser eine Verzweiflungsehe. Ja, ja, ich weiß. Ich hatte dich ja sitzen lassen. Ja. Naja, das ist jetzt lange her. Das dachte ich auch. Bis eben. Bis du hier zu dieser Tür hereinkamst. Hör mal zu, Hilde. Ich will nicht, dass du dich irgendwelchen Illusionen hingibst. Dass wir uns hier treffen, ist Zufall. Mach kein Schicksal daraus. Am besten du verschwindest. Meine Freundschaft mit Edith geht dich nichts an. Zwischen uns muss es aus sein. Endgültig. Geh jetzt. Bitte. Es fällt auf, wenn wir hier so lange zusammenstehen. Hast du noch was gesagt? Wie? Nein. Nein. Das ist doch besser. Und wie verhielt sich Frau Weiß nach dieser Begegnung? Sie schien die Mahnung Schenkes zu beachten. Freilich, sie verschwand nicht aus unserer Stadt. Im Gegenteil. Sie besuchte meine Frau sogar immer häufiger. Aber sie richtete ihre Besuche doch so ein, dass sie nicht mehr mit Schenker zusammentraf. Ich glaube auch nicht, dass sie noch einmal versucht hat, Herrn Schenkers Freundschaft zurückzugewinnen. Nein, das tat sie wohl nicht. Sie sagen das so sonderbar, Herr Müller. Tat sie denn etwas anderes? Nun fragen wir doch einmal Dr. Wegener. Frau Weiß sagte mir, sie habe nicht gewusst, dass Edith schwer krank sei. Schenker dagegen erklärte, Edith habe es ihr gesagt. Was folgt daraus, Herr Meister? Nun, dass sie log. Ja, Sie log. Warum? Ich will es Ihnen sagen. Weil sie die Einzige war, die nichts, aber auch gar nichts mit der scheinbaren Krebserkrankung ihrer Frau zu tun haben wollte. Sie war übervorsichtig. Aber warum? Das werden Sie bald erfahren. Ich habe mir Gott sei Dank schon heute Morgen die nötigen Papiere vom Untersuchungsrichter ausstellen lassen. Ich werde jetzt sofort zu ihr fahren. Kommen Sie mit, Dr. Wegen? Ja, selbstverständlich. Sie warten am besten hier, Herr Meister. Bitte. Wenn Sie meinen. Sie wünschen? Frau Hilde Weiß? Ja. Und wer sind Sie? Kriminalpolizei. Wollen Sie nicht eintreten? Frau Weiß, packen Sie bitte für einige Tage das Nötigste zusammen. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Hier, bitte. Haftbefehl? Weswegen? Wegen Mordverdacht. Mordverdacht? Wen sollte ich denn ermordet haben? Sagen Sie mir, was denken Sie sich eigentlich, Herr Kommissar? Herr Dr. Wegner, warum sagen Sie denn nichts? Es ist sicher am besten, gnädige Frau, wenn Sie Herrn Müllers Anordnungen zunächst einmal ruhig befolgen. Es wird sich ja zeigen. Es hat sich bereits gezeigt. Uns fehlen nur noch Einzelheiten. Einzelheiten? Worüber? Über Ihren Mord an Edith Meister. Wir fuhren mit Frau Weiß zum Polizeipräsidium. Kommissar Müller bat mich, im Vorzimmer zu warten. Ich hörte, wie er auf Hilde Weiß laut einsprach. Laut und hart. Nach einer Weile rief er mich herein. Frau Weiß saß zusammengekauert in einem Sessel. Sie war sehr blass. Müller erklärte mir, der Polizeiarzt sei nicht anwesend und er brauche mich deshalb für die Fortführung des Verhörs als Sachverständigen. So, nachdem Sie jetzt genau wissen, weshalb Sie hier sind, nun zu den Einzelheiten. Fangen wir ganz von vorne an. Nämlich mit Ihren Personalien, von denen wir auf das Protokoll vorläufig nicht mehr als Ihren Namen geschrieben haben. Aber an Ihre Identität mit der gesuchten Frau Hilde Weiß, geboren am 14. August 19... Bitte? Ich möchte fragen, weshalb Sie Herrn Dr. Wegener zum Verhör zugezogen haben. Er ist eine Privatperson. Dr. Wegener vertritt unseren Polizeiarzt. Dr. Wegener ist von uns mit dieser Vertretung beauftragt worden und also keine Privatperson. Also gut. Dann kann ich fortfahren. Sie wurden also geboren am 14. August 1915 in Königswinder, Kreis Düsseldorf und Ihr Vater... Können wir das nicht übergehen? Na gut, kommen wir gleich zur Hauptsache. Wo gingen Sie zur Schule? Ist das die Hauptsache? Damit fängt sie an. Ich will es Ihnen sagen. Nachdem Sie 4 Jahre die Volksschule besucht hatten, kamen Sie auf das Oberlyzeum in Düsseldorf. Stimmt das? Ja. Um dort am Unterricht teilnehmen zu können, mussten Sie jeden Tag mit dem Zug von Königswinter nach Düsseldorf fahren. Das dauerte eine knappe halbe Stunde. Wir benutzten die Fahrt dazu, um unsere Schularbeiten zu erledigen. Meinen Sie das mit der Hauptsache? Nein. Die Hauptsache beginnt im letzten Jahr Ihrer Schulzeit, im Herbst 1933. Sie waren damals 17 Jahre. Im Februar 1934 sollten Sie das Abitur machen. Sie gingen auch in die Prüfung, aber Sie fielen durch, zum Erstaunen Ihrer Eltern und aller Bekannten, denn Sie waren 8 Jahre lang eine recht gute Schülerin gewesen. Weshalb fielen Sie durch? Vielleicht, weil Sie damals schon seit 6 Monaten nicht mehr dazu gekommen waren, Ihre Schularbeiten im Zuge zu erledigen. Was soll das? Ich habe mein Abitur ein halbes Jahr später nachgemacht. Ja, ganz recht, ganz recht. Aber bleiben wir zunächst bei den Schularbeiten im Zuge. Sie konnten sie nämlich in den letzten 6 Monaten ihrer Schulzeit dort nicht mehr erledigen, denn in diesen Monaten fuhren sie ja gar nicht mehr mit dem Zug, sondern mit dem Auto. Das heißt, sie wurden gefahren. Von einem jungen Mann. Er hatte sie an einem Morgen Ende August auf der Straße zum Bahnhof angesprochen und sie aufgefordert, in seinen Wagen einzusteigen. Bitte hören Sie auf. Ich will davon nichts hören. Unterbrechen Sie mich jetzt bitte nicht. Also, zuerst fuhren sie in seinem Wagen mit und dann wurden Sie seine Geliebte. Herr Kommissar, ich bitte Sie. Dann erwarteten Sie ein Kind von ihm. Sie baten ihn, sie zu heiraten. Damals ließ er sie zum ersten Mal im Stich. Was, zum ersten Mal? Ja, Herr Doktor. Später verließ Herr Horst Schenker noch ein zweites Mal, Frau Weiß. Horst Schenker? Ja, so hieß der junge Mann. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Im Gegenteil, ich beginne jetzt erst. Sie sehen, wir haben uns gut informiert. Sie werden mir also auch glauben, dass ich weiß, wie es weitergeht. Es wäre deshalb besser, wenn Sie jetzt weitererzählen. Es würde einen besseren Eindruck machen. Außerdem könnte es doch sein, dass uns noch einiges entgangen ist. Ich meine, die einzelnen persönlichen Nuancen dieser Geschichte, von denen aus man Ihre Haltung verstehen kann. Und das scheint mir wichtig für Sie. Ich... Nein. Nein, ich erzähle nichts. Gut, wie Sie meinen. Also weiter. Ein halbes Jahr später holten Sie Ihr Abitur nach. Darf ich unterbrechen? Ja, bitte. Was wurde aus dem Kind, gnädige Frau? Es kam nicht zur Welt. Also, Sie hatten Ihr Abitur gemacht und studierten Medizin. Medizin? Ja, denken Sie nur, Dr. Wegner. Frau Weiß ist eigentlich eine Kollegin von Ihnen. Freilich brachte sie es nur bis zum Physikum. Dann heiratete sie einen Assistenzarzt der Universitätsklinik. Sie brach ihr Studium ab. Und diesen Mann heiratete Frau Weiß wohl nur aus Verzweiflung. In Wirklichkeit gab es nur einen Menschen, an den sie dachte. Also es wäre wirklich besser, Sie erzählten selbst, Frau Weiß. Sie haben nichts mehr zu verlieren, Sie können nur noch gewinnen. Frau Weiß, erzählen Sie doch. Ich kann es nicht. Sie müssen. Fahren Sie fort, wo ich aufgehört habe. Ich sagte... Sie liebten auch damals nur Horst Schenker. Fahren Sie fort. Sprechen Sie doch. Ich hätte ihn bestimmt vergessen, wenn nicht... Wenn Schenker nicht 1943, 9 Jahre später, in Berlin 14 Tage bei Ihnen gewohnt hätte. Schenker bei Ihnen? Sie waren doch verheiratet. Mein Mann war im Feld. Schenke kam auf Urlaub, wir trafen uns zufällig im Luftschutzkeller. Damals ließ Schenke sie zum zweiten Mal im Stich. Sicher behauptete er, sie zu lieben und dass es ihm leid täte, sich 10 Jahre vorher wie ein dummer Junge benommen zu haben. Ja, ich glaubte ihm. Schließlich war er doch wiedergekommen. Er schien traurig darüber, dass ich verheiratet war. Ihr Mann fiel im letzten Kriegsjahr. Doch Horst Schenke sahen sie nicht wieder. Bis... zu jenem Novembernachmittag im Haus des Herrn Meister, als er ihnen sagte... Am besten du verschwindest. Meine Freundschaft mit Edith geht dich nichts an. Zwischen uns muss es aus sein. Endgültig. Genug! Es ist genug! Ich will nicht mehr! Sie haben nie danach gefragt, ob es jemandem genug ist. Und jetzt werden Sie nicht gefragt. Erinnern Sie sich daran, was Sie nach dieser Unterhaltung mit Schenker dachten und taten? Ich werde Ihnen auch das erzählen. Denn ich weiß auch das... Nein. Nein, das können Sie nicht wissen. Ich selbst weiß es ja nicht einmal genau. Ich wunderte mich, dass ich noch stehen konnte, dass ich mit meinen Händen den Sessel fühlte, an dem ich mich festhielt. Ich war leer. Völlig leer. Dann kam Edith herein. Ich musste mich furchtbar zusammennehmen. Sie war sehr glücklich an diesem Tag und sie sagte es mir auch. Ich hasste sie plötzlich. Hasste sie mehr als ihn. Was konnte er dafür, dass er keinen Charakter hatte und ein Schuft war? Aber sie war glücklich. Ich hasste ihr Glück. Aber noch am selben Abend gab sie mir Gelegenheit, dies Glück zu stören. Es war nach dem Essen. Wir gingen zusammen in ihr Schlafzimmer, weil sie sich zum Theater umziehen wollte. Sie saß halb angezogen vor ihrer Frisiertoilette und betrachtete sich wohlgefällig im Spiegel. Oh. Sag mal, was hast du denn, Edith? Ach, dieser verdammte Magen. Der Doktor sagt, ich habe eine Gastritis, weißt du. Jetzt habe ich wieder zu schwer gegessen und sofort wird mir übel. Sag mal, du hast doch auch mal Medizin studiert. Mhm. Kann man da nichts dagegen tun? Ja, natürlich. Nur leichte Sachen essen. Nur leichte Sachen. Das sagt Dr. Wegner auch immer. Ich bin doch keine Rohköstlerin. Hat der Arzt dir keine Tabletten verschrieben? Doch. Wo habe ich sie denn? Ach, hier. Hier das Röllchen. Aha. Paleacol. Hm. Ja. Was ist denn? Ist das nicht richtig? Doch, wenn es eine Gastritis ist, sag mal, hast du irgendwo einen Aschenbecher? Ja, hier. Dankeschön. Du sag mal, wenn es eine Gastritis ist? Was kann es denn sonst sein? Aber man muss ja nicht immer gleich das Schlimmste annehmen. Wieso? Ich meine nur du. Sag mal, du hast doch hoffentlich volles Vertrauen zu deinem Arzt. Ja, natürlich, Dr. Wegner. Na, es würde dir auch sagen... Ach Gott. Ach, ist ja Quatsch. Was meinst du denn? Na, er würde dir doch zum Beispiel auch sagen, wenn es Krebs wäre. Was sagst du? Krebs? Ich wollte doch nur sagen, dass manchmal die Ärzte ausweichen, Edith, und nicht die volle Wahrheit sagen. Jedenfalls zunächst nicht. Auch bei Magenkrebs verträgt man zum Beispiel keine schweren Sachen. Ja, was hast du denn? Warum siehst du mich so an? Hilde, glaubst du, dass ich... Aber Edith, ich rede doch nur ganz allgemein. Das trifft doch auf dich nicht zu. Meinst du? So fing es also an. Ja, so fing es an. Ich war selbst überrascht, wie leicht Edith sich etwas einreden ließ, wie wenig sie eine eigene Meinung hatte. Ich empfand so etwas wie Genugtuung, ihr augenblickliches Glück gestört zu haben. Mehr nicht. Aber ein paar Tage später traf ich Edith wieder. Glücklich. Es war das letzte Mal... Was war das letzte Mal? Dass sie glücklich war. Als ich eintrat, hatte Horst Schenker sie gerade verlassen. Wenn mein Hass sich überhaupt noch steigern konnte, so jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ich fragte sofort. Na Edith, was macht denn dein Magen? Du Hilde, es geht mir wirklich nicht gut. Ich habe die ganze Woche meine Diät gegessen und trotzdem ist mir immer schlecht. Ach. Ja, was sagt denn der Arzt? Er empfiehlt mir Geduld. Tja. Ja, Geduld. Das ist wohl das Einzige, was er dir raten kann. Ja. Hilde. Hilde, willst du immer ganz ehrlich zu mir sein? Wieso bin ich das nicht immer? Aber ja. Bitte nenne mir die Symptome von Magenkrebs. Aber Edith. Ich bitte dich. Aber ich bin doch kein Arzt. Du hast Medizin studiert, dein Mann war Arzt. Naja. Also eine Magengeschwulst macht erst sehr spät Beschwerden. Man leidet dann schon längere Zeit an Appetitmangel. Man wird dünner. Ich habe in 6 Wochen 10 Pfund verloren. Man fühlt sich schwach. Weiter. Es ist einem immer übel. Ja. Weiter. Nein, nicht weiter, Edith. Das ist doch alles Unsinn. Es ist kein Unsinn. Also, Edith, wenn du Angst hast, dann lass dich doch einmal von Herrn Dr. Wegner durchleuchten. Dann hast du Ruhe. Das stimmt. Ja. Ja, das werde ich ihm vorschlagen. Deshalb also drängte sie so auf eine Durchleuchtung. Ja. Deshalb. Haben Sie Ihren Wunsch erfüllt, Doktor? Ja. Das Ergebnis war negativ. Ich teilte es Edith mit. Heute weiß ich, dass sie mir damals nicht geglaubt hat. Nein. Sie glaubte nur noch einem einzigen Menschen. Nicht wahr, Frau Weiß? Ja. Sie glaubte nur noch mir. Und dann erzählte Frau Weiß, wie sich das Gespräch mit Edith über die Krankheit von Woche zu Woche steigerte. Wie alle Menschen ohne eigene Meinung verfiel sie der Einflüsterung. Noch hatte Hilde Weiß nicht die Absicht, Edith zu töten. Sie wollte nur ihr Glück stören, mehr nicht. Aber 4 Monate später entschied es sich anders. An diesem Tage fühlte Edith sich besonders schlecht. Sie war am Nachmittag bei Dr. Wegner gewesen, weil sie am Morgen dieses Tages zum ersten Mal eine Magenblutung gehabt hatte. Eine Magenblutung, Herr Dr. Wegner? Ja, bei schweren Fällen von Gastritis kann das durchaus vorkommen, Herr Müller. Ich erinnere mich auch jetzt sehr deutlich an diesen Tag. Ediths Zustand hatte sich tatsächlich verschlechtert. Aber er war doch nicht gefährlich. Im Sinne einer Lebensgefahr? Nein, keineswegs. Er war jedoch äußerst unangenehm. Edith war so erregt, dass sie mich gar nicht erst zum Platz nehmen aufforderte. Ja, sie begrüßte mich nicht einmal, sondern sagte sofort... Hilde, ich habe eine Magenblutung gehabt. Kommt es dabei auch vor? Wobei, Edith? Du weißt genau, wovon ich spreche. Ja, es kommt bei Magenkrebs auch vor. Hilde, Hilde, ich möchte dich etwas fragen. Ja? Ist das Ende sehr schmerzhaft? Man gibt Morphium. Und zum Schluss? Zum Schluss hat man Schmerzen. Unerträgliche. Antworte mir. Ach. Also gut, unerträgliche. Aber ich will keine Schmerzen. Ich kann keine Schmerzen aushalten. Schon die Furcht vor Schmerzen macht mich halb wahnsinnig. Ich fühle sie schon vor. Aber Edith, komm, beruhige dich doch. Ich habe Angst davor, Hilde, vor dem Unerträglichen. Ich will nicht, dass es so weit kommt. Und ich werde es nicht so weit kommen lassen. Warum sagst du nichts? Was soll ich dazu sagen? Noch ist es ja nicht so weit. Wie lange? Wie lange glaubst du, dass es noch dauern kann? Das kann man nicht so genau wissen. Versprich mir, Hild. Versprich mir, dass du mir sagst, wenn es soweit ist. Versprich es mir. Ja. Ich verspreche es dir. Doch, ich danke dir, Schatz. Du bist der einzige Mensch, der mir wirklich hilft. Sie behaupten also, bis zu dieser Unterredung noch nicht daran gedacht zu haben, dass Edith durch diese Gespräche in Lebensgefahr gebracht wurde? Nein. Sie brachte mich selber erst durch das Versprechen darauf, das sie mir abnahm. Beschlossen Sie schon damals, dieses Versprechen zu halten? In dieser Sache beschloss ich überhaupt nichts, Herr Dr. Wegner. Alles kam mir so entgegen, dass ich... Ja, dass es sich beinahe von selbst ergab. Na, was mich betrifft, so habe ich nicht die Absicht, mich mit Ihnen über Worte oder psychologische Feinheiten zu streiten, Frau Weiß. Ich will wissen, was Sie weiter taten. Was ich weiter tat? Ich ließ den Dingen ihren Lauf, weiter nichts. Ich hatte noch nie ein Menschenleben in der Hand gehalten. Ich konnte dieses Leben vernichten, wenn ich wollte. Und Sie wollten es vernichten. Hilde, ich halte das nicht mehr aus. Ja, hast du denn wieder? Ja, es war wieder Blut darin. Ich habe es mir vom Apotheker untersuchen lassen. Dr. Wegner sagt mir ja doch nicht die Wahrheit. Wieder Blut? Ja, das ist schlimm, Edith. Ich weiß. Ich werde bald große Schmerzen haben. Tja. Ich fürchte, es wird nicht mehr lange dauern. Oh, wenn mir doch einer sagte, was ich tun soll. Man kann doch nicht selbst wissen, was man tun soll. Einer muss es einem doch sagen. Aber ich sag es dir ja, Edith. Schau, mit deinen Schmerzen musst du allein fertig werden. Und du weißt ja auch, wie du mit denen fertig werden kannst. Ist es soweit? Ich glaube, ja. Sie hatte keine Spur Vertrauen mehr. Sie kam nicht mehr zu mir. Sie ging zum Apotheker. Weiter, Frau Weiß. Erzählen Sie weiter. Weiter. Es ging nicht mehr weiter. In den nächsten Tagen wurde sie immer elender, aber sie tat es nicht. Ihre Angst wuchs, das merkte ich genau, aber es wuchs auch irgendein geheimer Widerstand in ihr. Sie wollte leben, das war es. Und Sie wurden nicht schwankend in Ihrem Entschluss, sie zu töten? Ich habe sie nicht getötet. Sie wissen genau, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Ja, aber trotzdem ließen Sie nicht ab von Ihrer Beeinflussung. Nein. Und was tat Edith? Sie widersprach mir nicht. Und doch spürte ich immer diesen Widerstand. Sie hatte eine Nacht hinter sich, in der sie wirklich Schmerzen gehabt hatte. Starke Schmerzen. Ist das möglich, Dr. Wegner? Eigentlich nicht. Doch ich halte es in diesem Fall für möglich, dass Edith wirklich Schmerzen zu fühlen glaubte. Aufgrund der Suggestion. Ist es soweit, Hilde? Ja, Edith. Es ist soweit. Es trifft sich gut. Mein Mann ist verreist. Und Horst? Horst? Er mag Kranke nicht. Ich habe ihm gesagt, ich würde ihn wieder anrufen, wenn ich mich besser fühle. Solange kommt er nicht. Dein Hausmädchen? Ach ja, das Mädchen. Ist sie aus der Stadt? Ja. Dann gib ihr doch 2 Tage Urlaub. Sag ihr, du brauchst sie nicht, während dein Mann verreist ist. Ja, danke, Hilde, danke. Nun gibt es nur noch einen, der mich stören könnte. Wen denn? Dich. Ich? Ja, Hilde, geh jetzt. Ja, aber... Ich brauche dich nicht mehr. Leb wohl. Dann ging ich nach Hause und wartete. Sie brauchten nicht mehr lange zu warten. Bis zum Abend des übernächsten Tages. Bis Herr Meister mich anrief und mir Ediths Tod mitteilte. Damit war der Tod Edith Meisters aufgeklärt. Kommissar Müller entließ mich und ich hatte später nur noch als Zeuge zur Verhandlung zu erscheinen. Frau Hilde Weiß wiederholte vor Gericht im Großen und Ganzen die Geständnisse, die sie während des Verhörs gemacht hatte. Sie wurde zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen technischen Mordes, so hieß der Fachausdruck. Aber ich habe etwas vergessen. Ganz zum Schluss kam ihr Anwalt auf einen Punkt zu sprechen, der das Eigentliche der Sache traf. Er sprach davon, dass wir alle meinungslos geworden seien, ohne Vertrauen zu uns selbst, bereit, jeder Einflüsterung zu folgen. Er versuchte, den Geschworenen begreiflich zu machen, wie einfach für seine Mandantin diese Suggestion war und welche Verführung darin lag. Er hatte in diesem Punkt das eigentlich Beunruhigende der Mordgeschichte berührt. Er hätte für seine Mandantin noch einwenden können, dass nicht nur Edith, sondern in gewisser Weise auch Hilde selbst ein Opfer ihrer Suggestion geworden war. Er hätte die Geschworenen darauf aufmerksam machen können, dass wenige Tage vor dem Selbstmord beinahe noch alles verhindert worden wäre, wenn Edith etwas mehr Zutrauen zu sich selbst gehabt hätte. Er tat es nicht. Und vielleicht hatte er recht. Denn was konnten die Geschworenen daran ändern, dass Edith ohne Meinung war? Was konnten sie daran ändern, dass Edith von Angst und Furcht erfüllt war? Wie viele von uns? Wie viele von uns? Das ist es, was diese absonderliche Geschichte auf eine bedrohliche Art alltäglich macht.